Seiten, an denen sich der Eindruck verstärkt. Wir übertreiben keineswegs, wenn wir der Meinung sind, dass in unserer gegenwärtigen Existenz eine tiefgreifende Weltwende vollzieht. Bis zur Gefahr unserer Zermalmung. Soll die Evolution im Blick auf einen ihrer Zweige, die Menschheit, nicht scheitern? So Teja muss sich der moderne Mensch neu orientieren, weg von seiner Gier und Egozentrik, hin zum Mitmenschen, zur Welt, zu Christus. Er muss wieder eins werden mit dem Seinsstrom des Universums. Dei träumt von einer Entwicklung, in der sich Mystik und Evolution durchdringen und die Menschheit zu einem neuen Bewusstsein befähigt, das sich ganz auf Gott und seine Liebe ausrichtet. Die Wahrnehmung der Allgegenwart Gottes ist wesentlich ein Schauen, eine intuitive Erkenntnis, die Anziehung Gottes zu erfahren, empfänglich zu sein für den Zauber, für die Dichte, für die letzte Einheit des Seins. Das ist die höchste und zugleich vollkommenste Art unseres Wachstums. Der Mystiker Teja beschreibt Gott in manchen Momenten symbolisch als leuchtendes Feuer im eigenen Herzen. Es sind solche Erlebnisse, die ihm stets auf neue Kraft geben, das Kreuz der Welt zu akzeptieren und auf das Licht der Auferstehung zu vertrauen, dem die Menschheit entgegengeht. François Huvet: Ich denke, Teja gibt uns wirklich Hoffnung. Denn er entwirft ein Modell, das sagt, trotz aller Abgründe, trotz der Gewalt, die wir in der Welt erleben, ist Gott gegenwärtig. Er wird die Menschheit auf seine Weise vollenden. Das ist meiner Ansicht nach Teilhards bleibende Botschaft. Am 10. April des Jahres 1955, einem Ostermontag, erleidet Teja de Chardin in New York bei einem Festessen mit Freunden einen Gehirnschlag und stürzt zu Boden. Er stirbt kurz darauf friedlich. Im Essay »Herz der Materie« hatte er geschrieben: Mein Gott, ich werfe mich vor deiner Gegenwart in einem brennend gewordenen Universum nieder. Und unter den Zügen all dessen, dem ich heute begegnen werde, und all dessen, was mir heute geschehen wird, verlange ich dich und erwarte ich dich. Das war Auf der Suche nach der Religion von morgen. Der Jesuit, Forscher und Mystiker Teilhard de Chardin. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Es sprachen Wiesława Wesolowska, Louis Friedemann Thiele, Wolf Anjol und Janina Sachau. Ton und Technik Nils Haider, Regie Rainer Delfenthal, Redaktion Benedikt Schutz, Produktion Deutschlandfunk 2025. Deutschlandfunk. Lesezeit. Mit Wiebke Poromka, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Ich freue mich über meinen Gast. Das ist die Schriftstellerin Babi Markovic. Seien Sie herzlich willkommen in der Lesezeit. Hallo. Ich hätte auch sagen können, Babi Markovic, die Trägerin des Preises der Leipziger Buchmesse des Jahres 2024. Und es ist gleich ein wenig nach einer Etikettierung gegangen. Nehmen Sie das so wahr, Markovic, dass Etikettierung etwas, mit dem Sie prinzipiell häufig versehen werden, womöglich vor allem deshalb, weil Sie ja einen Sprachwechsel unternommen haben in Ihrer Literatur. Denn ein anderes Edis wäre ja Babi Markovic, die 1980 in Belgrad geborene, in Wien lebende deutschsprachige Schriftstellerin. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Autorinnen ist, aber ich habe immer schon geglaubt, dass die alle mit irgendwelchen Etiketten versehen werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich beleidigt. Aber ja, also ich persönlich, wenn es mit dem Preis passiert, also wenn ich so vorgestellt werde, als wäre ich eine Olympiasiegerin und so ähnlich, das empfinde ich als ein bisschen übertrieben, vielleicht sogar falsch, weil es ein Sieg ist in einer Disziplin, die über den Geschmack einer Gruppe von Menschen quasi ja, gewählt wird oder der Sieger wird so gewählt. Ich wehre mich nicht wahnsinnig, weil man muss etwas erzählen. Ich verstehe schon. Diesen Preis der Leipziger Buchmesse, den haben Sie für Ihr Buch Mini-Horror erhalten. Ein absurdes, abgründiges Alltagsspektakel, das unter anderem mit Comic-Elementen arbeitet. Der Roman Die verschissene Zeit aus dem Jahr 2021 erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte im Belgrad, vor allem der 1990er Jahre während des Jugoslawienkriegs, und erzählt das als Gesellschaftsspiel. Und bei ihrem Debüt Ausgehen 2009 ist das erschienen. Da handelte es sich um eine Adaption von Thomas Bernhards Erzählung Gehen. Man könnte auch sagen, eine Überschreibung, eine Fortschreibung oder auch eine bewusste und ausgestellte Übernahme dieses berühmten Bernhardschen Sounds. Und mit diesen drei Titeln, es gibt noch weitere, etwa den Roman Superheldinnen aus dem Jahr 2016, da ist man relativ nah an dem Titel ihres jüngsten Buches, Barbie Markowitsch, aus dem sie heute lesen werden. Stehlen, Schimpfen, Spielen heißt dieses Buch. Und die Gattung ist ja eine vermeintlich sehr traditionelle, eine sehr gediegene. Gediegener auf jeden Fall als der Titel das vermuten lässt. Es handelt sich um eine Poetikvorlesung, die Sie gehalten haben. Was ist denn die größte Herausforderung oder was ist auch der größte Reiz daran, eine solche Poetikvorlesung zu schreiben? Eigentlich bestand kein großer Reiz für mich. Ich hätte mir nicht gedacht, dass jemand so viele Schreibtipps oder auch meine Prinzipien in der Literatur hören wollen würde. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das gehört auch zum Literaturleben. Und wenn sich schon mal eine Gelegenheit öffnet, damit auseinanderzusetzen, dann sage ich ja. Und dann schaue ich erst, wie ich das mache. Das war meine Idee. Es war aber sehr schön, außer dass ich wenig Zeit hatte, einmal all das, was ich mir gedacht habe, zu jedem Buch, zu jedem Text niederzuschreiben. Ja, es war ein Abenteuer. Ein Abenteuer, ja, das kann ich mir vorstellen. Ist es denn vielleicht auch ein gewisses Risiko, so eine Poetvorlesung zu schreiben? Weil wenn man jetzt auf die bisherigen Bücher schaut, könnte man sagen, die sind sehr unkonventionell, die sind auch immer wieder überraschend. Stichpunkte, die fallen, wenn man über ihre Bücher spricht, sind schräg, auch mal punkig. Und wenn man jetzt so die Leserinnen und Leser, auch die Kritik gewissermaßen in den Schienenraum blicken lässt, birgt das auch ja ein gewisses Risiko vielleicht, dass man so sein Handwerkszeug, sein Besteck offenlegt? Ich habe eigentlich nie sehr versteckt, wie ich meine Bücher geschrieben habe, und dieses Risiko nehme ich täglich auf mich, habe ich das Gefühl. Deswegen war das jetzt nichts Neues und nichts, was ich noch nie erzählt habe. Es war nur ein bisschen schöner verbunden miteinander in einer Art Poetik. Aber das Risiko war schon, dass mich dann doch alle danach verachten und sich wegdrehen und sich denken, na, das ist zu banal. Weil davor natürlich habe ich das nur erzählt in kleineren Rahmen oder auf Lesungen. Aber so eine poetologische Selbstauskunft, so ein Schreiben, ein offenes Nachdenken über das Schreiben, könnte ja auch Chancen bieten. Zum Beispiel solchen Editieren, wie wir sehen, das ein bisschen eher anspannen, als ich Vorlesung geschrieben habe. Das war nicht unbedingt, was ich dazu gedacht habe. Ich habe nur gehofft, dass ich in diesem Genre gerecht werden kann, ohne langweilig werden. Das ist mein größter Anspruch für die Poetvorlesung. Und nebenbei sind ein paar solche Tanzen, so einer beschäftigt sich damit, in Sprache zu schreiben. Oder für mich ist es inzwischen eine Zweitsprache. Also solche Sachen habe ich schon erwähnt und angesprochen. Aber ja, also nebenbei irgendwie, das war nicht mein Hauptanliegen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich diese Etikettierungen loswerden kann. Inzwischen nehme ich sie an und spiele ein bisschen damit. Eine Poetikvorlesung, die gilt ja so ein wenig, könnte man sagen, als Königsdisziplin des Schriftstellerinnen-Daseins. Wenn man die schreibt und hält, in der Regel, dann gilt man als anerkannt, als angekommen, als etabliert. Aber bei Ihnen ist das ja interessanterweise so, das kann man jetzt in Ihrem Buch nachlesen, dass Sie schon einmal eine solche Poetikvorlesung geschrieben haben, und das relativ zu Beginn Ihrer Schriftstellerarbeit, und haben jetzt beim Schreiben Stehlen, Schimpfen, Spielen, Barbie Markowitsch, diese erste Poetikvorlesung noch einmal einer Relektüre unterzogen. Diese erste Poetikvorlesung, das war ganz am Anfang meines Schreibens. Ich hatte gerade vielleicht ein oder zwei Jahre oder 3 Jahre vorher geschrieben und bin Österreich gezogen. Und dann wurde ich eingeladen, an der Belgischen Nationalbibliothek diese Vorlesung zu halten. Ich war noch Germanistikstudentin und genauso ist diese Poetikvorlesung so, wie ich glaube, dass sie sein muss. Und da ich für diese Poetikvorlesung so wenig Zeit hatte und ich hatte tatsächlich ein bisschen gegen ist, dass ich 2 Wochen hatte, ich hatte auch zwei Wochen braucht man auch einfach irgendwie sich dann auszudenken, also stimmt leicht. Jedenfalls habe ich überlegt, was ich alles reinschmeißen kann, damit es mir sein bekommt. Und damit es, ich weiß nicht, damit ich mehr Material einfach habe. Und da ist mir diese Vorlesung eingefallen, ich habe sie gelesen, ich habe mich geschämt. Und da habe ich schon vorher vielleicht, aber da auf jeden Fall den Entschluss gefasst, dass ich eine ganz andere Poetikvorlesung diesmal schreiben werde, weil ich mich nicht mehr fürchte, weil ich niemandem etwas beweisen muss. Ich wollte einfach eine, wenn es sein muss, eine schreckliche Poetikvorlesung schreiben. Ich weiß nicht. Ich wollte mich entspannen und einfach losgehen und Sachen machen, die an der Grenze auch zum Teil sind. Da klingt so ein bisschen so eine Kategorie raus, die man vielleicht so als ästhetische Unverschämtheit bezeichnen könnte. Ist das generell so eine Kategorie für Sie, vielleicht auch ein Antrieb zur Produktivität? Vielleicht auch einfach nur die Möglichkeit, Respekt vor dem nächsten literarischen Projekt zu verlieren? Ja, ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Das muss ich mir aufschreiben jetzt. Ja, das ist tatsächlich mein Programm immer wieder, ohne dass ich jetzt eben, ich hatte keine Definition, ich hatte kein so gutes Syntagma mir ausgedacht dafür. Also es gibt auch so eine Freude vielleicht an dieser ästhetischen Unverschämtheit und die ästhetische Unverschämtheit. Ja, also das liegt tatsächlich allein für meine Werke und das Gefühl, dass das eigentlich nicht geht, das will ich wieder neu irgendwo empfinden. Babi Markowitz, freue ich mich jetzt auf Ihr Leben. Ausstehlen, schimpfen, spinnen. Noch 2 Jahre. Möchtest du in 2 Jahren eine Poetikvorlesung halten? Ja, klar. 2 Jahre sind eine Ewigkeit. Das ist Christ, sondern ein Versprechen für die Zukunft. Schön zu wissen, dass ich tot sein werde. Im Gegenteil, ich werde ein Poet. Bis dahin ist bestimmt alles besser. In 2 Jahren habe ich das kleine Horrorbuch auf jeden Fall fertig. Bis dahin bin ich gut organisiert und habe im Kopf viel Raum für neue Erkenntnisse. In 2 Jahren bin ich klüger und gebildeter. Ich bin schön, erwachsen, ökonomisch gesichert. In 2 Jahren habe ich die österreichische Staatsbürgerschaft, Kinder, ein Haus und einen Sixpack. In 2 Jahren komme ich daher und rocke die Poetikvorlesung. Den Text kann ich auswendig und trage ihn so locker vor, dass einige denken, diese unfassbaren Worte brechen spontan aus mir heraus. Ich stehe stolz und stark im vollbesetzten Saal hinter einem goldenen Pult. Meine Haare glänzen und meine Wangen sind rosig. Die Pointen, die ich mir ausgedacht habe, überraschen das Publikum. Alle lachen und klatschen. Wir wollen Markowitz. Oh, meine Poetikvorlesung ist ein Riesenerfolg. Sie ist überhaupt nicht langweilig. Alle stehen auf und pfeifen vor Begeisterung. Manche haben Tränen in den Augen, ich auch. Markowitz, Mark verarscht mich nicht, sagt jemand. Diese Person produziert pure schriftstellerische Magie. Das sprengt alle Genregrenzen. Wie geht es Ihnen in der Gegenwart solches Genies? Ihr ist einfach alles wurscht. Sie entzaubert den ganzen Beruf. Niemand hätte geglaubt, dass auch mir eine so begnadete Rednerin werden würde. Als Kind war ich leise, schüchtern und wenig eloquent.